Nun sind Versuche gemacht worden in Faraday-Käfigen, in die elektromagnetische Wellen nicht eindringen können. Und die Stimmen sind aufgetreten im Beisein der Abschirmtechniker vom Geheimdienst, vom Militär und so weiter. Diese Leute haben klipp und klar erklärt, sie können es eben nicht erklären. Es ist also ein Phänomen, das außerhalb der Physik liegt. Und man hat unter diesen kontrollierten Bedingungen damals die Stimmen aufgenommen. Und es scheint so, dass eine gewisse Medialität vorhanden sein muss, die aber vermutlich jeder Mensch hat, weil er als Geistwesen ja nicht nur aus dem Körper und rein materielle Strukturen, sondern weil er eine Seele und einen Geist hat, die man schlecht definieren kann. Wer bist du? Mia. Wo bist du? Im Dunkeln. Keine Träume. Was möchtest du mir sagen?